Mit Ungestüm ein Schiff zerschellen. So raset auch, so raset auch die Feinde Wut und raubt das beste Seelengut. Und raubt das beste Seelengut. Satans Reich erweitern und Christi Schieflein soll zerscheiden. Und Christi Schieflein soll Reich erweiten und Christi Schieflein soll zerscheiden. Und Christi Schieflein soll zerscheiden.